Abschnitt 27 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript, dritter Teil. Manny. Ich beobachtete aufmerksam die Stimmung der Genossen und sehe nun, dass die Mehrheit auf Seiten Nettis ist. Das freut mich sehr, denn auch meine Ansicht deckt sich ungefähr mit der ihren. Ich möchte nur noch eine praktische Erläuterung hinzufügen, die mir äußerst wichtig erscheint. Es besteht für den Fall, dass wir uns zu einer Massenkolonisation auf einem anderen Planeten entschließen, die ernste Gefahr, dass unsere technischen Mittel in kürzester Zeit nicht mehr ausreichen werden. Wir vermögen 10.000 große Eteronefs herzustellen. Und es kann geschehen, dass es uns an den zur Fortbewegung nötigen Stoffen mangelt. Jene Radiums aus strahlender Materie, vermittels derer sich die Eternes für gewöhnlich bewegen, müsste um das Hundertfache vermehrt werden. Inzwischen aber versiegen die alten Lager und neue werden immer seltener entdeckt. Sie müssen auch wissen, dass wir die Radiums aus strahlender Materie nicht nur dazu bedürfen, um den Eteronef seine ungeheure Geschwindigkeit zu verleihen. Sie wissen ja, dass unsere ganze technische Chemie auf diesen Stoffen beruht. Wir bedürfen ihrer auch zur Erzeugung der Minusmaterie, ohne die sich unsere Eteronefs und unsere zahllosen Luftschiffe in nutzlose, schwerfällige Kisten verwandeln würden. Diesem unentbehrlichen Gebrauch dürfen wir die Materie nicht entziehen. Noch ärger ist, dass die einzige Möglichkeit, die Kolonisation zu ersetzen, die Synthese des Eiweiß aus dem gleichen Mangel an Radiums aus strahlenden Stoffen zur Unmöglichkeit wird. Eine technisch leichte und entsprechend fabrikmäßige Herstellung der ungeheuer komplizierten Synthese des Eiweiß ist undenkbar bei der alten Methode der Synthese, einer äußerst komplizierten Methode. Sie wissen, dass es uns bereits vor etlichen Jahren gelang, auf diesem Wege ein vorzügliches Eiweiß herzustellen. Aber nur in geringer Quantität und bei einem großen Verlust an Energie und Zeit, so dass die ganze Arbeit ausschließlich eine theoretische Bedeutung besaß. Die Massenproduktion des Eiweiß aus unorganischen Stoffen ist nur möglich vermittels der raschen und scharfen Umwandlung des chemischen Bestandes, der bei uns von einem nicht stabilen Element zu einer stabilen Materie wird. Die erfolgreiche Durchführung dieses Prozesses erfordert von 10.000 Arbeitern eine Spezialforschung über die Gewinnung des Eiweiß sowie Millionen von neuen Experimenten. Demnach wird es selbst im Falle eines Erfolges eine ungeheure Vergeudung der Kollektivaktivität unvermeidlich sein. Eine Vergeudung, der wir nicht gewachsen sind. Von diesem Gesichtspunkt aus gilt es schleunigst, die einzige für uns wichtige Frage zu beantworten. Vermögen wir, neue Quellen der Radiums aus strahlenden Stoffe zu entdecken? Und wo sollen wir diese suchen? Offensichtlich auf einem anderen Planeten, das heißt entweder auf der Erde oder auf der Venus. Meiner Ansicht nach muss der erste Versuch unbedingt auf der Venus gemacht werden. Was die Erde anbelangt, so können wir annehmen, dass sich auf ihr reichliche Vorräte an radioaktiven Elementen befinden. Bei der Venus hingegen ist diese Tatsache bereits festgestellt. Wo sich auf der Erde diese Quellen befinden, ist uns unbekannt, denn jene, die von den Erdengelehrten gefunden wurden, taugen nichts. Auf der Venus aber entdeckte unsere Expedition sofort die bewussten Quellen. Außerdem befinden sich diese ganz nahe der Erdoberfläche, sind leicht erreichbar, so dass wir ihr Bestehen vermittels der Fotografie feststellen konnten, während sich jene der Erde gleich den unseren tief unter dem Erdboden befinden. Wollten wir auf der Erde das Radium suchen, so müssten wir bis in die Tiefe dringen, wie das auch auf unserem Planeten der Fall ist. Dies aber bedeutete einen Verlust von vielleicht 10 Jahren, und es bestünde auch noch die Gefahr, dass wir uns in der Wahl des Ortes geirrt haben. Auf der Venus hingegen gilt es bloß, die bereits gefundenen Lager auszubeuten, und dies kann ohne jegliche Verzögerung geschehen. Deshalb halte ich es für unbedingt notwendig, unabhängig davon, wie wir die Frage der Massenkolonisation lösen, sofort an eine teilweise, vielleicht auch nur vorübergehende Kolonisation der Venus zu schreiten, zu dem ausschließlichen Zweck, die dort befindliche radioaktive Materie zu gewinnen. Die uns von der Natur entgegengestellten Hindernisse sind freilich ungeheuer groß. Doch brauchen wir sie ja augenblicklich nicht völlig zu überwinden. Es gilt nur, von einem kleinen Teil des Planeten Besitz zu ergreifen. Wir müssen demnach eine große Expedition ausrüsten, die nicht, wie die erste, Monate auf der Venus verbringt, sondern Jahre, und deren Zweck es ist, das Radium zu gewinnen. Selbstverständlich muss zur gleichen Zeit ein energischer Kampf wider die Natur geführt werden, das Klima, wider die uns noch unbekannten Krankheiten sowie gegen andere Gefahren. Es wird viele Opfer geben, vielleicht wird auch nur ein geringer Teil der Expedition heimkehren. Der Versuch jedoch muss gemacht werden. Als erstes Feld unserer Tätigkeit kommt die Insel des glühenden Sturmes in Betracht. Ich habe deren Natur genau studiert und einen detaillierten Plan unserer Tätigkeit ausgearbeitet. Wenn Sie, Genossen, jetzt bereit sind, diesen zu beurteilen, so werde ich ihn sofort vorlegen. Niemand erhob Einwände und Manny ging an die Erläuterung seines Planes, der sich mit allen technischen Einzelheiten befasste. Nach Beendigung seiner Rede traten noch andere Redner auf, doch nahmen sie alle Mannys Vorschlag an, besprachen nur Details. Etliche zweifelten an dem Erfolg der Expedition, alle aber waren damit einverstanden, dass sie unternommen werde. Schließlich wurde die von Manny vorgeschlagene Resolution angenommen. Ende von Abschnitt 27.